ein paar Hollywood-Blockbuster. Mel Gibson? Nein, nein, sowas nicht. Lieber Arthouse. Ich bin etwas überfordert. Ich weiß gar nicht, wofür ich mich entscheiden soll. Die meisten Klassiker kenne ich mittlerweile auswendig. Aber welche von diesen neuen Filmen hier sind denn wirklich lohnenswert? Welche Filme sind lohnenswert? Was für eine Frage. Eine allerdings, die der Regisseur Jafar Panahi in seinem wunderbaren politischen Roadmovie Taxi Teheran stellt. Der Regisseur Panahi in der Rolle des Taxifahrers, der mit digitalen Kameras auf dem Armaturenbrett seine Fahrgäste aufnimmt und so ein intensives, komplexes und mitunter auch respektlos komisches Bild dieses Mullah-Systems rund 5 Jahre nach der Grünen Revolution zeichnet. Dies ist allerdings auch ein Film, der uns ein wunderbares Credo zum Kino liefert, wenn der Regisseur auf die Frage, was denn nun gutes Kino ist, antwortet: Helfen Sie mir. Jeder Film lohnt sich erstmal gesehen zu werden. Alles andere kommt natürlich auf den Geschmack an. Ein Satz von jemandem, dem jede Arroganz abgeht. Also, es geht darum, in jedem Film das Lohnende zu entdecken. Wow, das ist eine Aufgabe, die es in sich hat. Antreten zum Selbstversuch also. Die Kifferkomödie. Platz 5. Ted 2 von Seth MacFarlane. Um den Teddy und seinen Mark Wahlberg-Kumpel. Ich muss dir eine tolle Neuigkeit erzählen. Ach ja, was denn? Jeremy Lin und ich bekommen bald ein Baby. Das ist der Wahnsinn, Mann. Glückwunsch. Danke. Warte, warte. Und wie habt ihr das? Das ist das Ding. Wir brauchen einen Samenspender. Wie hier Seth MacFarlane durch all den pubertären Sperma- und Kifferwitz hindurch es schafft, ein Plädoyer für die Andersartigkeit hinzukriegen. Erstaunlich. Wie? Gut, kurz die Top-5-Chronologie hier gegen den Strich gebürstet, weil eben noch... Platz 5. Jetzt schon. Platz 1. Minions von Pierre Coffin und Kyle Belda. Also, wie Coffin und Belda mit ihrem Animationsfilm über die Minions, die kleinen gelben Helfer der Bösewichte der Welt, heftige Tritte gegen den guten Geschmack und die politische Korrektheit verteilen, verpackt in einem Strudel von Ideen und Absurdität, das kann einen schon voller Hingabe an Panahis Credo denken lassen. Helfen Sie mir. Jeder Film lohnt sich erstmal gesehen zu werden. Eine Haltung übrigens, die sich hier ausdrückt, die in ihrer Liebe zum Kino und der Empathie gegenüber seinen Geschichten sehr zu dem erlösenden Satz von süddeutsche Kinomann Tobias Kniebe passt. Der hat nämlich die Häme, mit der die Filmkritikerschar vor kurzem Ryan Goslings Filmdebüt Lost River überschüttete, so kommentiert: Manchmal schämt man sich, Teil dieses Berufsstandes zu sein. D'accord. Und vergesst nicht, wenn euch irgendwas jagt, lauft. Da das Leben aber so wunderbar widersprüchlich ist wie das Kino und seine Rezeption, muss ich gleichzeitig konstatieren, wahrscheinlich mea maxima culpa, dass ich bei Platz 4, Jurassic World von Colin Trevorrow, wie auch Ich komme wieder. Was? Bei Platz 3, Terminator Genesis von Alan Taylor. Nichts finde, was meinen geschmacklichen Widerstand auflösen würde. Wenn in der Dino-Saga die Logiklöcher so groß sind wie ein Tyrannosaurus Rex, okay. Helfen Sie mir. Jeder Film lohnt sich erstmal gesehen zu werden. Aber dann doch wieder mit dem Zusatz: Alles andere kommt natürlich auf den Geschmack an. Platz 2 hingegen auf der Mainstream-Chart-Skala: Unknown User von Leon Gabriazze. Erzählt eine Geschichte aus unserer Zeit, unserer Kommunikationszeit. Ein Film, der ganz auf einem Computerbildschirm spielt und von den Freunden einer jungen Frau erzählt, die sich wegen Internetmobbing vor einem Jahr umbrachte. Diese Freunde werden nun ihrerseits, genretypisch, Ziel eines tödlichen Abzählreims. Naja, Spiel ist das alles bestimmt nicht mehr. Big Data, Internet-Junkies, Multitasking, Facebook, Text-Messages, all das fließt in diese Genre-Geschichte ein, die etwas vom Lebensgefühl der Kids erzählt und davon, wie die als Cyborgs mit den neuen Medien umgehen. Für die allerdings das Attribut neu ein Lacher ist. Von einem bestimmten Alter an muss man sich dem Film Unknown User aussetzen. Aber das ist ja auch gut so. Ja, Herr Panahi, recht haben Sie. Helfen Sie mir. Jeder Film lohnt sich erstmal gesehen zu werden.